vieles hat der Feind ihm angedichtet, ihn oft beschimpft, verlacht und karikiert, hat es versucht, jedoch ihn nie vernichtet, durch Leid und Tod ist er zum Sieg marschiert. Im Rucksack trug er Brot aus Roggenkleie, manchmal auch Zwiebeln, Speck, Machorka, Kraut. Bescheiden stand er in der Kämpferreihe, der Feind hat ihm sehr wenig zugetraut. Doch Hass und Ehre haben Kraft verliehen, das gute Wort Feind geschlagen musste westwärts ziehen und viele Völker wurden endlich frei. Er war, ist er bis heut geblieben, bewusst und mutig, niemals schont er sich. So lernte ich ihn schätzen und auch lieben, so kenne ich